Das südkoreanische Regime, das im April des Vorjahrs am hellen Tage die TVÖK-Bürgerinnen entführte, ist durch die harte Forderung des In- und Auslands nach ihrer sofortigen Repatriierung in die Sackgasse geraten und befasst sich heute mit den intriganten Umtrieben. Im Zusammenhang damit gab der Sprecher des Zentralvorstandes des Roten Kreuzes der TVÖK am 1. April eine Stellungnahme ab. Der Sprecher sagte Folgendes. Die südkoreanische Regierung behauptete jüngst über einen Beamten, alle 12 Flüchtlinge aus dem Norden hätten sich durch eine Sondermaßnahme an der Universität immatrikulieren lassen. Es sei ein Kettenglied der Anstrengungen dazu, diese Frauen der Gesellschaft des Südens optimal anzupassen. Ihnen gehen es gut. Das ist eine niederträchtige Betrügerei und unmenschliche Tat dazu, der Kritik an ihrem extremen Entführungsverbrechen vorzubeugen und die Bekanntmachung ihres Befindens und ihre Repatriierung bis zum Letzten abzulehnen. Heute, wo es seit der Entführung der TVÖK-Bürgerinnen durch die südkoreanischen Agenten fast ein Jahr vergangen ist, hegen die Eltern die Opfer und die Koreaner großen Groll und Zorn. Niemand weiß, wer von den TVÖK-Bürgerinnen, die vom südkoreanischen Informationsamt arrestiert sind, am Leben bleibt oder tot ist oder Krüppel geworden ist. Das südkoreanische Regime fürchtet sich davor, dass die Einzelheiten der Gruppenentführung und all seine bestialischen Gräueltaten im vergangenen einen Jahr ans Licht kommen werden, wenn sich mindestens eine von den entführten jungen Frauen von ihren Krallen befreit wird. Deswegen lehnt es die Veröffentlichung des Lebenszeichens der TVÖK-Bürgerinnen ab und verbreitet falsches Gerücht. Die amtsenthobene landesverräterische Ex-Präsidentin Park Geun-hye hatte im Blauen Haus diese Entführung persönlich ausgedacht und geleitet. Heute, wo sie nach der Entlassung vom Präsidentenamt verhaftet worden ist, muss diese Sache als eines von ihren unverzeihlichen Verbrechen bis ins Detail untersucht werden. Die Justizbehörde Südkoreas soll alle Organisatoren und Teilnehmer der verbrecherischen Entführung, darunter auch Park Geun-hye und den Chef des Nationalen Nachrichtendienstes Ri Byung-ho, gründlich verhören und sie hart bestrafen. Die UNO und die internationalen Menschenrechtsorganisationen veröffentlichten genau wie die USA und Südkorea die sogenannten Berichte und Resolutionen über angebliche Menschenrechtsfrage der TVÖK, sehen aber den inhumanen Verbrechen des südkoreanischen Regimes stillschweigend zu. Sie sollen diese doppelseitige Haltung aufgeben. Die TVÖK-Seite will ihre Bürgerinnen keinen Augenblick in Südkorea, wo allerlei soziales Übel wie Mord, Raub, Vergewaltigung, Gewalttat, Unrecht und Faschismus herrscht, im Stich lassen und so schnell wie möglich in die Obhut der Heimat zurückholen. Das ist ihr fester Standpunkt. Bei dieser Gelegenheit erwartet der Zentralvorstand des Roten Kreuzes der TVÖK, dass das Gewissen der Menschheit, die nach Gerechtigkeit und Wahrheit strebt, und die Weltöffentlichkeit, die himmelschreienden menschenrechtsfeindlichen und inhumanen Verbrechen der Park Geun-hye-Bande hart verurteilen und sich solidarisch verbunden für die Heimkehr der TVÖK-Bürgerinnen einsetzen werden.